Sechstens, Nachtrag zu The Kaiser's Dream. Ich habe diese Broschüre zu den Akten gereicht. Ich bitte, das Nachwort zur 6. bis 10. Auflage zu lesen, in dem die gegnerischen unwahren Behauptungen widerlegt werden. Eine Behauptung der Gegner ist darin noch ungeklärt, nämlich die der ZV-Zeitung vom 13.04.1928, La Boucher sei einer der ganz wenigen tätigen Antisemiten gewesen, die England in jener Zeit hatte. Er sei auf dieses Monopol ganz besonders stolz gewesen. In London habe man scherzhaft gesagt, La Boucher wäre bereit, jeden Engländer totzuschlagen, der sich ebenfalls zur antisemitischen Gesinnung bekenne und ihm dadurch das Monopol streitig machen würde. Es ist das Verdienst von Schwarzbus Tunitsch, auch diese Behauptung als Unwahrheit gerichtsnotorisch festgestellt zu haben. Er weist in seinem Buche »Jüdischer Imperialismus«, Landsberg 1934, auf folgende Tatsache hin. Der Judenfreund Hermann Bahr ließ 1894 im jüdischen Verlage von S. Fischer Berlin eine Sammlung seiner Interviews in Buchform unter dem Titel »Der Antisemitismus – ein internationales Interview« erscheinen. Hierin zitiert er auf Seite 193 Henri Labouchers Worte: »Ich habe mich niemals mit der jüdischen Frage beschäftigt. Ich lasse sie überhaupt nicht zu, weil es mir unmöglich ist, in einer Verschiedenheit der Religion irgendeine Frage zu sehen. So habe ich über sie gar keine Meinung.«